Erster, die Mauer war fertig. Ich setzte die Türen ein. Torwächter passten auf. Zweiter, ich machte Hanani und Hanania zu Chefs in Jerusalem. Hanania war der Chef der Burg. Er war ein sehr guter und frommer Mann. Dritter, ich sagte ihnen, öffnet die Tore erst, wenn die Sonne hochsteht. Schließt und verriegelt die Türen, wenn die Wachen da sind. Stellt Wachen aus der Stadt auf. Jeder soll vor seinem Haus stehen. Vierter, die Stadt war sehr groß. Aber es lebten nur wenige Menschen dort. Viele Häuser waren noch kaputt. Fünfter, Gott gab mir eine Idee. Ich sollte die wichtigen Leute und das Volk sammeln. Ich wollte eine Liste der Familien machen. Ich fand ein altes Buch. Darin standen die Namen der ersten Rückkehrer. Sechster, dies sind die Leute aus Juda. König Nebukadnezar hatte sie weggebracht. Sie kamen aus der Gefangenschaft zurück. Sie gingen nach Jerusalem und Juda. Jeder ging in seine Stadt. Siebter, sie kamen mit Serubabel, Jesua, Nehemia und anderen. Die Namen sind Asaja, Ramja, Nahemani, Mardochai, Bilsan, Misperet, Bigewai, Neum und Bana. Das ist die Zahl der Männer aus Israel, Achter von Pareus, Familie, 2172 Männer. Neunter von Sephatias, Familie, 372 Männer. Zehnter von Aras, Familie, 652 Männer. Elfter von Pahat Moabs Familie, 2818 Männer. Das waren Jesuas und Joabs Familien. Zwölfter von Elams Familie, 1254 Männer. Dreizehnter von Sattus, Familie, 845 Männer. Vierzehnter von Sakais, Familie, 760 Männer. Fünfzehnter von Binui, Familie, 648 Männer. Sechzehnter von Bebais, Familie, 628 Männer. Siebzehnter von Asgats, Familie, 2322 Männer. Achtzehnter von Adonikams, Familie, 667 Männer. Neunzehnter von Bigeweis, Familie, 2067 Männer. 20. von Adins, Familie, 655 Männer. 21. von Atas, Familie, von Hiskia, 98 Männer. 22. von Hasums, Familie, 328 Männer. 23. von Bezais, Familie, 324 Männer. 24. von Harifs, Familie, 112 Männer. 25. aus Gibeon kamen 95 Männer. 26. aus Bethlehem und Netopha kamen 188 Männer. 27. aus Anatot kamen 128 Männer. 28. aus Beth-Azmaveth kamen 42 Männer. 29. aus Kirjat-Jerim, Kafira und Beroth kamen 743 Männer. 30. aus Rama und Geba kamen 621 Männer. 31. aus Michmas kamen 122 Männer. 32. aus Bethel und Egai kamen 123 Männer. 33. aus Nebo kamen 52 Männer. 34. von der anderen Elam-Familie, 1254 Männer. 35. von Harims Familie, 320 Männer. 36. aus Jericho kamen 345 Männer. 37. aus Lot, Hadid und Ono kamen 721 Männer. 38. aus Sena kamen 3930 Männer. 39. die Priester, von Jedaias Familie, vom Haus Jesua, 973 Männer. 40. von Immers Familie, 1052 Männer. 41. von Paschurs Familie, 1247 Männer. 42. von Harims Familie, 1017 Männer. 43. die Leviten, von Jesuas und Kadmiels Familien. Sie waren von Hodejas Familie. Es waren 74 Männer. 44. die Sänger, von Asafs Familie, 148 Männer. 45. Die Torwächter von Salums, Athas, Talmons, Akubs, Hatitas und Sobais Familien. Es waren 138 Männer. 46. Die Tempeldiener von Zihas, Hasufas und Tabbauts Familien. 47. Auch von Keros, Sias und Padoms Familien. 48. Auch von Lebanas, Hagabas und Salmais Familien. 49. Auch von Hanans, Gidels und Gahas Familien. 50. Auch von Reajas, Rezins und Nekodas Familien. 51. Auch von Gassams, Usas und Paseas Familien. 52. Auch von Besais, Moiniter und Nefisiter Familien. 53. Auch von Bakbuks, Kaufas und Hahors Familien. 54. Auch von Basilis, Mehidas und Hasas Familien. 55. Auch von Barkos, Siseras und Themas Familien. 56. Auch von Nezias und Hatifas Familien. 57. Die Familien der Diener Salomos, von Sotais, Soferets und Peridas. 58. Auch von Jalas, Dakons und Gidels Familien. 59. Auch von Sephatias, Hatils, Pocheret-Hatzebaim und Amons Familien. 60. Alle Tempeldiener und Diener Salomos, 392 Männer. 61. Diese Leute kamen aus Telmela, Telhasa, Sherub, Adon und Immer. Sie konnten ihre Familie nicht beweisen. Sie wussten nicht, ob sie aus Israel waren. 62. Von Delaias, Tobias und Nekodas Familien, 642 Männer. 63. Von den Priestern, von Habayas, Hakos und Barsile Familien. Ein Mann von Barsilei heiratete eine Tochter von Barsilei aus Gilead. Er wurde nach ihr benannt. 64. Diese Priester suchten ihre Familienlisten. Sie fanden sie nicht. Darum dürften sie keine Priester sein. 65. Der Statthalter sagte, sie dürfen nicht vom heiligen Essen essen. Das ist, bis ein Priester die Urim und Tummim nutzen kann. 66. Die ganze Gruppe hatte 42.360 Menschen. 67. Dazu kamen 7337 Diener und Dienerinnen. Es gab auch 245 Sänger und Sängerinnen. 68. Sie hatten 736 Pferde. Sie hatten 245 Maultiere. 69. Sie hatten 435 Kamele. Sie hatten 6720 Esel. 70. Einige Familienoberhäupter gaben Geld für den Tempel. Der Statthalter gab Gold, Schalen und Priesterkleider. Er gab 1000 Drachmen Gold. Er gab 50 Schalen und 30 Priesterkleider. 71. Andere Familienoberhäupter gaben auch Geld für den Tempel. Sie gaben 20.000 Drachmen Gold. Sie gaben 2.200 Minen Silber. 72. Das restliche Volk gab auch Spenden. Sie gaben 20.000 Drachmen Gold. Sie gaben 2.000 Minen Silber. Sie gaben 67 Priesterkleider. 73. Die Priester, Leviten und Torwächter wohnten in ihren Städten. Die Sänger und ein Teil des Volkes wohnten dort. Die Tempeldiener und alle Israeliten wohnten auch dort.